2a. D. Lian. Bei Instagram geht es um Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit kriegt man mit Geschwindigkeit und Reichweite. Ich erreiche in Sekunden tausende Leute an ihren Smartphones. Das sind vor allem junge Leute. Sie sind unterwegs, haben kurz nichts zu tun und stöbern ein wenig auf Instagram herum, um sich schnell über aktuelle Themen zu informieren. Zeit für tiefgründige Analysen haben sie nicht. Sie wollen kurz und präzise informiert werden, Fast News sozusagen. Ich sehe Instagram Stories als Chance, einen Augenblick lang für die richtige Sache etwas mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn die Welt dreht sich immer schneller und Leute müssen in kurzer Zeit immer mehr Informationen verarbeiten. Ich versuche deswegen mit Bildern und ein paar Worten eine möglichst gute, kurze Geschichte zu erzählen, die den Menschen etwas erklärt. Diese kurzen Geschichten bleiben den Leuten im Gedächtnis und das ist alles, was ich erreichen möchte. Nach 24 Stunden werden Instagram-Stories automatisch gelöscht. Sie sind also nicht für die Ewigkeit gedacht und deswegen müssen sie auch nicht so komplex und differenziert sein wie ein Zeitungsartikel. Kritisch anmerken muss ich aber schon, dass es auf Instagram immer mehr selbstverliebte Influencer und Modeikonen gibt. Ich halte das für eine traurige Entwicklung, denn meines Erachtens haben diese Leute nichts Wichtiges zu sagen. Ich wünsche mir, dass die Plattform in Zukunft zunehmend für wichtigere Sachen genutzt wird.